Du, Mama, wenn ich jetzt vorzeitig auf Rente gesetzt werde, nicht sicher, da haben wir ein paar Mäuse weniger im Portemonnaie, aber als Rentner, Junge, Junge, du, da hat man auch Vorteile. Ich kann so billiger leben, nicht viel mehr im Garten gehen, alles diese Sachen. Und ich habe die Tage den Franz Sichorski getroffen, nicht? Der ist ja schon seit März, ist der Pensionär. Aber der war vielleicht am Strahlen, sagte, ach, du glaubst ja nicht, was ich seitdem, nur mal an Büchern, nicht, was ich da alles verkassematuckelt hab. Hier von der städtischen Bücherei, nicht, da holt er die von weg, sagt er, dann wäre auch umsonst. Und ich meine, du, Wissen ist Macht, nicht, und kann man doch heute gar nicht genug tun für diesen eigenen Bildungsnotstand. Nicht diese ganze Wissenschaft. Naja, ich hab nur dann eingeladen. Nicht unten bei Küppers Eck haben wir uns so 2-3 Pils getrunken. Und hat er mir erzählt, was in seinen Büchern so alles drinsteht. Und zwar, Mama, ich meine, du drehst ja sowas persönlich weniger. Aber hast du doch sicher schon mal ein Schaufenster gesehen? Diese schwatte Damenunterwäsche. Nicht so ganz picobello, nicht mit Spitzen dran. Ich darf man ja eigentlich gar nicht hingucken. Nicht diese schwarze Damenunterwäsche. Aber weißt du, dass das ein Ergebnis ist von Wissenschaft und Forschung? Ja, mein lieber Scholli, jetzt bist du nämlich dran. Ne? Dann kannst du doch diese BHs, nicht, und Hüftenhalter und was weiß ich für Halter, kannst du doch wirklich nicht ansehen, dass da schon mal deutsche Wissenschaftler davor gesessen haben, nicht, und also dass sie erstmal das Problem überhaupt nicht lösen konnten mit dieser schwarze Damenwäsche. Und zwar, meint der Franz, hängt das alles zusammen mit der Atome. Nicht, wenn die meisten Menschen schon das Wort Atome hören, dann denken sie gleich am Iwan, an die Amis. Nicht, dass man nur eine Chance hat, wenn man schnell noch die Aktenmappe am Kopf legt oder in den Stadtpark ein Loch einbuddelt tut. Aber ach, sagt er, nee, das gibt ja viel mehr Atome, wie die Menschen wissen. Nicht, guck mal hier, sagt er so mit seinem Glas in der Hand, ne? Das ganze Bier, weißt du, was das ist? Sagt er, alles Atome. Ja, na, sag ich, du Blödmann. Du, da passt du mal auf, dass du nicht noch in der Luft fliegst, sag ich so, nicht? Ach, da wurde aber richtig ösig. Komm, sagt er, hier, komm, jetzt gehen wir zwei, gehen in der Stadtbücherei und dann zeig ich dir die Stelle, wo das steht. Denn das ganze Leben, nicht, und der Menschen, nicht, der Erde, alles, was wir hier in der Wohnung haben, das wäre alles aus Atome. Und wenn diese Bieratome zum Beispiel aus Uran wären, sagt er, nicht, dann könnten wir tatsächlich in der Luft fliegen, wenn wir die sogenannte kritische Menge Bier so konsumiert hätten. Nicht, der Unterschied im Bier wäre eben, dass das Gott sei Dank nicht aus Uran besteht, nicht, oder aus Wasserstoff, sondern ja, ist wohl dasselbe wie mit dieser schwarzen Damenwäsche, nicht? Sonst flöcht die vielleicht auch noch in der Luft. Naja, ich meine, da muss man noch mal erst hinterkommen, nicht? Hinter so Geheimnisse. Ist klar, der Franz hat wohl auch schon ein bisschen an im Timpen, nicht? Aber guckte doch noch ganz klar aus den Augen. Und sagt er, das steht nämlich auch in einem Buch, diese ganze Chemie, nicht? Die hätte ihren Ursprung in den Harnstoff von einem Professor Wöhler. Nicht, der hätte so in vorigen Jahrhundert, zu unserem Opa, seine Mannesjahre, nicht, da hat der wohl mal so gewisse Atome vereinigt an seiner Universität und ist dieser Harnstoff draus geworden, nicht, also, dass man sich kaum vorstellen kann, was die Menschheit vorher gemacht hat, nicht, wie sie diese Segnung der Wissenschaft noch nicht kannte, nämlich Kohlenstoff, nicht, bisschen Wasserstoff, auch schon mal Stickstoff mit bei. Wenn man da die Atome von zusammenrührt, nicht, dann entsteht davon also alles Mögliche, nicht? Meinetwegen auch Plastikeimer oder hier der Tischdecke. Da könnten wir nicht von essen, wenn dieser Professor Wöhler nicht damals die Sache mit seinem Harnstoff passiert wäre. Und gäbe dann auch nicht diese schwarze Damenunterwäsche. Und dann hat der Franz mir ganz klar gesagt, beispielsweise, Mama, diese schöne Bieruntersetzer, nicht, was ich dir für zu Weihnachten geschenkt habe, ja, bestehen auch aus Atome. Unser Gartenschlauch oder deine neue Küchenschürze, diese Tropfnass am Bügel hängen muss, nicht, die wäre ohne die Wissenschaft niemals so lauwarm waschbar. Ja, ach, dann wäre noch ein Buch in der städtischen Bücherei so mit Elektronen. Da gäbe das heute richtige Gehirne von. Und brauchst du nur noch am Knöpfchen drücken und schon würden die Bescheid wissen. Also richtig alles, was los ist. Und in Amerika machen sie das jetzt sogar für die Verbrecher zum Bekämpfen. Meinetwegen, wenn einer da besoffen mit 90 durch die Stadt fährt, sagt ein Polizist sein Gehirn nur der Autonummer und dann fegen schon die Elektronen durch die Röhren, nicht mit einem Affenzahn, und fällt hinten aus dem Gehirn, nicht? Da haben sie so kleine Klappe angebracht, nicht? Da fällt dann eine Lochkarte raus und guckt sich der Polizist die Löcher an und weiß er, bitteschön, also der Betrunkene heißt Emil Ellersieg und hat 1,7 Promille. Ja. Und mit so einer Automatik, meint der Franz, nicht, da wird eben auch diese schwarze Damenwäsche mitgemacht. Also das ist auch interessant, ne? Wenn man da so ein bisschen hintersteigt. Und zwar würde da erstmal Kokskohle erhitzt und wenn dann durch die Temperatur der Gase entweichen, das ist schon eine Vorstufe von der Damenwäsche. Kann man sich ja vorstellen. Und die geht dann so ab durch die Röhren, nicht, kommt sie im Teerabscheider, da schlagen sich jetzt die Atome nieder, also wollen wir sagen, dass sie richtig schön hängen bleiben. Und in eine andere Fabrik, da tun sie dann noch ein paar Sachen mit bei, nicht, sprühen sie alles durch eine Düse und sind jetzt aber schon die richtige schwarze Wäscheatome. Und sagt der Franz, auch das wäre in diesem Buch wunderbar alles aufgemalen. Jetzt kämen noch so Elektronen an, nicht, die würden alles von alleine machen, nicht, die ganze Strickerei. Und brauchte man dazu keines Menschen Hand mehr, nicht, außer vielleicht 3-4 Italiener für zum Ausfegen. Und käme schon vollautomatisch, nicht, da käme hinten diese schwarze Damenwäsche raus, schon mit den Preiszettelkes dran, also richtig alles zum Segen der Menschheit. Ja, jetzt sagt der Franz, er tät gerade ein Buch lesen, wo drin steht, warum eine Rolltreppe losgeht, wenn man mit der Hand durch diesem Lichtstrahl fasst. Nicht, aber nee, das soll er mir mal lieber nicht erzählen. Habe ich ihm auch gesagt, ich muss mir doch schließlich ein bisschen Wissenschaft noch aufheben für zum Lesen, wenn ich dann auf Rente gesetzt werde. Nicht, aber Junge, Junge, also ist schon wahr, du. Wissen ist Macht, nicht, bestimmt, du, ja, mein lieber Scholli, du.